der junge Frühling ist diese Welt. Seit ich die Frau gefunden, die mir gefällt. Noch gestern war der Himmel so grau, heut ist derselbe Himmel so blau, schön wie der junge Frühling ist diese Welt, seit ich die Frau gefunden, die mir gefällt. Du hast mit deinen Küssen mein Herz entfacht. Ich bin in deinen Armen erwacht. Ich bin in deinen Augen.